Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Freizeitstätte Ofener Diek. Ich bin der Markus. Ich bin Christoph. Und ich bin Peter, hallo. Ja, ihr habt schon gehört, wir haben einen Gast, den Peter. Peter, wer bist du und warum bist du eigentlich heute zu hören? Wer bin ich? Genau, die Frage stelle ich mir auch häufiger. Ja, ich bin Peter Gneuss, ich arbeite in der Stabsstelle Digitalisierung, jetzt wird es wieder organisatorisch langweilig, in der Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Oldenburg und dort genauer in der Koordinierungsstelle Partizipation und jetzt der eigentliche Untertitel, ich mache Partizipation in der Stadt. Aha. Unter anderem. Das müssen wir uns jetzt wie vorstellen? Ja, Partizipation ist alles und nichts. ja, tatsächlich. Es hat viele, also grundsätzlich bin ich dafür verantwortlich, dass die Partizipationsvorhaben, das heißt alles, was mit Teilhabe und wir wollen die Bürger fragen zu ihrer Meinung, wie wir das innerhalb der Verwaltung, direkt gegen das Glas gestoßen hier, innerhalb der Verwaltung hinkriegen, ja, dankeschön, innerhalb der Verwaltung hinkriegen, dass wir quasi dass nicht jeder in seiner Stelle neu anfängt, wenn er möchte, wenn er mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten möchte, sondern es quasi eine Stelle gibt, mit dem man sprechen kann. Also wir sind quasi eine Anlaufstelle, Ansprechpartner. Und dass wir quasi die Sachen sammeln, ein Netzwerk bilden. Und wenn Leute aus der Verwaltung irgendwas machen wollen mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, dann können die auf uns zukommen und wir beraten und wir reden mit denen und wir haben ein Netzwerk und dann schaffen wir das irgendwie zusammen. Und unter anderem haben wir auch die Partizipationsplattform, die seit September letzten Jahres neu ist. Also wir gehen jetzt auch Richtung 21. Jahrhundert und haben jetzt eine Internetpräsenz. Bei den neuen Medien. Bei den neuen Medien. Das Internet ist für uns alle Neuland. Und deswegen haben wir die Seite gemeinsam.olmuck.de jetzt, naja, nicht ins Leben gerufen, sondern wir haben sie halt jetzt und können dort quasi auch Partizipationsvorhaben machen, digitaler Natur. Also sonst war Teilhabe ist ja viel so analog, miteinander reden und in Vereinsheimen und wie kriegen wir in Stadtteilen gewisse Ziele umgesetzt und dann setzt man sich halt zusammen, Sonntagnachmittag, 16 Uhr im Vereinsheim und redet darüber, wie es besser werden kann. Und gerade mit der Corona-Pandemie haben wir natürlich, sind viele analoge Formate einfach weggebrochen. Wir wollen ja aber trotzdem beteiligen und wir wollen trotzdem irgendwie mit den Bürgerinnen und Bürgern so gemeinsam die Zukunft gestalten. Und deswegen ist das gut, dass wir die Partizipationsplattform haben. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt als Bürger jetzt die Mörder-Idee, wo ich sage, das wäre was für Oldenburg gut. Und dann gehe ich auf die Plattform und dann kann ich meine Idee da loswerden. So ähnlich. So, momentan geht das. Also grundsätzlich ist es so, unser Ziel von der Koordinierungsstelle Partizipation, mein Ziel, wie auch immer, ist es langfristig, dass alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oldenburg die Möglichkeit bekommen, ihre Stadt mitzugestalten. Das ist das ganz große, große Ziel. Und alles, was wir damit haben, also alle Werkzeuge, die wir haben, sind quasi nur diesem Ziel untergeordnet. Und die Partizipationsplattform ist eines dieser Werkzeuge. Also wir machen trotzdem noch, wenn das mit der Corona-Pandemie dann irgendwann mal vorbei ist, machen wir trotzdem noch analoge Formate und reden mit den Leuten und so. Also haben da viele Möglichkeiten, Beteiligung stattfinden zu lassen in der ganzen Stadt. Und wie gesagt, die Partizipationsplattform ist ein Teil davon, aber jetzt nicht das, was jetzt immer gebraucht wird, sondern ein weiterer Teil und einfach nur ein Schritt, auch mehr Menschen zu beteiligen, die vielleicht vorher eben nicht die Zeit hatten, wegen familiärer Verpflichtungen oder grundsätzlich, weil sie gar nicht davon wussten, sondern wir wollen einfach die Reichweite quasi damit erweitern und können damit die Reichweite vor allem erweitern und eben auch, das muss ich euch nicht sagen, die jüngere Zielgruppe eher mal abholen, weil sie eben auch ja eigentlich die ganze Zeit, den ganzen Tag da Dinge tun können. Jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet. Nee, aber da kommen wir noch drauf. Ja, bei uns, wir haben ja auch Beteiligungsformen hier. Ja. Bei uns heißt es dann Jugendforum, wo die dann auch, wo wir uns besprechen und die Ideen ja auch loswerden können. Wir haben nur so festgestellt, das ist ja kein Selbstläufer. Nee. Ja, Beteiligung, das ist ja nicht, wo alle Juhu schreien und dann großartige Ideen, sondern das ist ja für uns ja auch hier ein Arbeitsfeld, was immer bearbeitet werden muss, um die Leute an der Stange zu halten mit den Ideen. Ja, komm zu dem Treffen, deine Idee und die Idee alleine loswerden, da heißt es ja auch ihr müsst euch ja auch beteiligen. Ne? Das, ja. was wir da vorhaben, da müsst ihr ja auch mitmachen. Und das ist ja manchmal auch mühselig. Das in jedem Fall. Vielleicht können wir grundsätzlich nochmal festhalten, dass die ganzen Sachen natürlich sich unterscheiden. Also rein, naja, ich möchte nicht sagen wissenschaftlich, aber organisatorisch ist es so, dass wir quasi unterscheiden zwischen formeller und informeller Beteiligung. Das heißt, formelle Beteiligung ist alles so, wenn wir wählen gehen oder wenn es, wenn irgendwo was neu gebaut wird, dann gibt es auch Beteiligungsverfahren. Das ist alles formelle Partizipation, das heißt, es ist alles gesetzlich geregelt. Da haben wir quasi wenig Spielraum. Und das ist nicht das Feld, was ich so ernsthaft beacker. Wir stellen das mit dar und haben da informieren darüber, aber das ist nicht das Hauptding. Sondern die informelle Partizipation ist so das, unser Steckenpferd, sagen wir es mal so. Weil das ist der Bereich, wo Städte, wo Verwaltung, wo wir Handlungsspielräume haben, fernab von Gesetzen und Verordnungen. Sondern da kann quasi jede Stadt für sich den Grad an Teilhabe selbst bestimmen. Und das ist insofern gut, als dass Oldenburg zum Beispiel da sehr aktiv ist und da viel Bock drauf hat, irgendwie Leute zu beteiligen, frühzeitig zu beteiligen. Und entsprechend haben wir da ja einfach die Möglichkeiten. Und das Problem ist, da bin ich absolut bei dir, die Beteiligung muss eben zu den Leuten kommen. Also schon auch andersrum, aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht so ganz einfach und das zeigt ja einfach auch, dass nicht viele Leute wissen, wie man sich überhaupt beteiligt. Ja, die Sache ist ja auch die, man möchte ja auch mal in die Breite gehen. Klar ja. hat man ja immer Leute, die sich beteiligen wollen und das auch gut machen. Aber gerade wenn ich mal solche Gruppen erreichen möchte, die sich sonst nicht beteiligen, muss ich ja in die Breite gehen. Und das ist natürlich, da muss ich auf die zugehen. Genau. Ja? Und das wisst ihr auch besser als ich, harte Arbeit. Harte Arbeit. Ne? Also schöne, aber harte Arbeit. Ja, es kommen ja auch mal super Sachen. Ja. Das ist ja bei unseren Besucherinnen ja genauso. Wenn man da erstmal nachhakt, dann merkt man, ja, da kommen auch gute Sachen. Ne? Aber es ist auch erfrischend, wenn man auch mal dann neue Leute mit ihren Ideen dann genau. zugekommen lässt. Aber das Schöne ist ja, dass ihr jetzt ein völlig neues Format geschaffen habt und genau. jetzt ist Beteiligung nicht auf Sonntag 16 Uhr festgelegt. Glücklicherweise nicht. Ich kann auch in einer schlaflosen Nacht um 4.30 Uhr, wenn mich meine Ideen quälen, die noch loswerden. Das ist richtig. Das könntest du tun. Es ist nicht empfehlenswert, aber es ist ja, kannst du es machen. Ja, ja aber habe ich das richtig jetzt mitbekommen, dass ihr habt ja die Ideen ein bisschen aufgeteilt übers Jahr. Genau. Und zwar haben wir momentan ein Projekt. Also wenn wir das sagen, wir haben das Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Zukunft von Oldenburg mitgestalten können. Darunter das, wie können wir das machen, haben wir eben Werkzeuge und innerhalb dieser Werkzeuge oder mit diesen Werkzeugen machen wir verschiedene Projekte. Und eins dieser Projekte ist momentan Hashtag OL2112. Sperriger Name, sagen wir so, der wird vielleicht besser. Beim nächsten Ideenwettbewerb? Nein, es ist ein Ideenwettbewerb, der in diesem Jahr stattfindet. Und die Idee ist quasi, die Verwaltung mal von der anderen Seite kennenzulernen und zeitgleich Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen zu den jeweiligen Themen uns zu sagen. Weil die Verwaltung macht echt eine Menge, gerade in Oldenburg. Da sind viele Themen beackert, auch Zukunftsthemen, die da echt beackert werden und wo viele gute Ideen vorhanden sind und schon umgesetzt werden. Aber auch wir haben einfach ja hin und wieder nicht das komplette Spektrum an Ideen. Und deswegen ist es gut, auch mal in die Bevölkerung zu hören und vielleicht auch mal Sachen zu erfahren, woran man nicht dran gedacht hat. Und dieses Jahr mit diesem Projekt haben wir die Möglichkeit, in 12 Themenfeldern die Projekte der Stadt vorzustellen, also die Sachen, die wir machen, auch die Zukunftsprojekte, die wir, an denen wir gerade arbeiten oder die gerade in der Umsetzung sind, und zeitgleich zu den Themen aber einen Ideenwettbewerb zu machen, dass Bürgerinnen, die zu dem Thema so eine das können wir doch auch mal machen, Idee haben, die können sie dann einreichen und letztendlich können sie das nicht nur einreichen, sondern wir haben natürlich auch ein Was dann? Also es passiert mit den Ideen noch Dinge oder es passieren mit den Ideen noch Dinge. Und zwar wird die Gewinneridee hat die Möglichkeit, mit dem Oberbürgermeister zu reden und dem die Idee vorzustellen. Und dann befasst sich die Verwaltung quasi mit der Idee und guckt, wie wir das umsetzen können. Wird denn dann eine Idee aus dem ganzen Jahr ausgewählt oder ist das pro Sachthema eine Idee, die dann vorgestellt werden kann? Pro Sachthema eine Idee. Also wir haben quasi 12 Gewinnerideen und dann werden quartalsweise Ideen nee, nicht die Ideen gesammelt, sondern die IdeengeberInnen bekommen quasi die Möglichkeit, mit dem OB zu reden, also mit dem Oberbürgermeister zu reden. Und wir hatten jetzt die erste Runde auch, also von den ersten drei Themen haben die ersten drei Gewinner schon mit dem Oberbürgermeister geredet. Und einfach nur vielleicht, damit ihr eine Vorstellung habt, was ist denn das? Was sind denn das für Ideen? Haben wir eine direkt im Januar, da war das Thema Digitalisierung und Verwaltung. Und die Idee war von drei Bürgerinnen von der Uni, dass man doch das Standesamt mal ins Auge nehmen könnte und ein wenig moderner und digitalisierter machen könnte. Und gerade in der Corona-Pandemie haben sie einfach gemerkt, dass man im Standesamt, wenn man heiraten möchte, da halt alleine ist und nicht Freunde und Familie wie sonst dabei hat. Und jetzt wissen wir alle, dass es da ja Möglichkeiten gibt. So, an die hat aber nicht so richtig jemand gedacht. So, und dann haben die sich gedacht, warum reichen wir nicht diese Idee ein? Und die Idee besagt im Prinzip, lass uns doch beim Standesamt, wenn die Leute heiraten, eine Kamera mit aufstellen und dann kriegen die Angehörigen einen Link und können quasi damit dabei sein, zumindest, auch wenn sie quasi distanziert voneinander sind. Und tatsächlich, also die Idee war relativ augeneröffnet. Und was soll ich sagen? Wir machen das. Ja, cool. Ja, super. Auch außerhalb von Corona ist das ja, eine absolut großartige Idee. Gerade wenn man dann Familie hat außerhalb von Oldenburg, ne, oder im Ausland, die sich dann genau dazuschalten können. Ja, eine großartige Idee. Ja. Genau, und das sind halt die Ideen, genau auf die wir zielen. Also genau diese Sachen, die so, also wir haben das natürlich geprüft und es gibt da natürlich rechtliche Hürden. Ja, natürlich. Aber jetzt nichts, was wir nicht mit ein bisschen Engagement hinkriegen konnten. Und da haben sich halt auch die Kolleginnen und Kollegen im Standesamt echt hintergehangen, weil die Idee auch gut fanden. Und jetzt sind wir tatsächlich schon in der Umsetzung. Also es geht jetzt um technische Details und nochmal um ein paar rechtliche Sachen, auch wie das mit den Gebühren ist und so. Naja gut, der Verwaltungskram halt. Ja. Aber grundsätzlich war halt auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da direkt so ein, ja klar, können wir machen, cool. Und das ist halt schön. Also wenn solche Ideen sind, das ist super. Ja, man muss natürlich auch Leute haben, die dann dahinter stehen. Ja? Gerade dann Mitarbeiter muss man haben im Standesamt, die dann sagen, ja, super, ja, gehen wir total mit. Absolut. Und das ist das Schöne, also das ist zumindest, was ich das Gefühl habe, ist, dass in Oldenburg in der Verwaltung da auch eine wirklich große Offenheit, was das angeht, ist, wo wir einfach eine große Offenheit haben, wo das eben keine Kleindenkerei, man hat ja immer dieses Bild von Verwaltung, dass die einfach nur, naja, was soll ich sagen, verwalten, sondern es ist ganz im Gegenteil so. Also die freuen sich darüber. Natürlich gibt es auch Ideen, die einfach schwierige rechtliche Rahmenbedingungen haben oder wo die Idee, selbst wenn sie gut klingt, entweder nicht in der Hand der Stadt ist oder in irgendeiner anderen Weise irgendwie gesetzlich nicht funktioniert. Aber das ist eben genau das Nächste, die nächste Herausforderung in so einem Beteiligungsprozess ist halt immer das Erwartungsmanagement. Also mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, die Idee ist zwar gut, auf dem Schlossplatz eine Hüpfburg hinzustellen, aber vielleicht geht das nicht immer unbedingt. Insofern ist nicht jede Idee, die vielleicht erstmal gut ist, auch umsetzbar. Und das ist die nächste Herausforderung, dass wir quasi auch immer versuchen, die Erwartung möglichst gut zu managen oder zumindest zu kommunizieren, was denn möglich ist und was nicht. Wie sieht denn der Prozess von der Idee zur Umsetzung aus? Also als erstes reiche ich meine Idee ein und dann wird über Upvoten entschieden, welche Idee die Gewinneridee ist oder wie funktioniert das? Genau, momentan, also in diesem speziellen Projekt ist der Prozess so, dass ich, wenn ich auf der Plattform angemeldet bin, eine Idee einstellen kann und die dann über Daumenbewertung Likes, ist es letztendlich, genau, also ja, über Likes funktioniert und wer die meisten Likes am Ende des Monats hat, der ist der Gewinner. Mhm. So, bekommt dann zum einen mal Preise, da komme ich gleich zu einem kleinen Geschenk für euch. die kommt zum einen Preise, aber eben der Hauptpreis ist eben mit dem Oberbürgermeister darüber zu reden und es ist nicht so, oder es ist andersrum, es ist dann so, dass wir zumindest die drei Ideen intensiver prüfen, also die ersten drei Ideen intensiver prüfen, aber natürlich vor allem die Gewinneridee prüfen, ja, das quasi in die Verwaltung an die zuständigen Stellen geben und die quasi ihre Meinung dazu erstmal abgeben und sagen, okay, das ist möglich, weil, oder das geht nicht, weil, quasi ein Preisschild dran machen und sagen, wir können das machen, aber. Und das kriegt letztendlich der Oberbürgermeister und wenn dann quasi die IdeengeberInnen dann mit dem Oberbürgermeister reden, haben wir meistens schon mal so eine grobe Antwort. Und so war es quasi dann auch beim ersten Treffen, dass wir quasi die drei Ideen, die da waren, wir hatten zu drei Ideen dann auch schon drei Antworten. Und eine der Antworten war eben, das ist eben das schöne Beispiel mit dem Standesamt, ja, dass wir das machen. Ja. Das war dann natürlich schön, dass wir das umsetzen können. Aber auch da Erwartungsmanagement, das klappt natürlich auch nicht mit allen Ideen. Wir haben im Februar eine Idee gehabt, die in Oldenburg schon seit 10 Jahren, glaube ich, ja, schon länger, herumgeistert ist despektierlich. Die gibt es schon seit 10 Jahren. Und die ist auch gut, aber die Umsetzung ist halt schwierig, weil da so viele Parteien noch involviert sind und das halt auch Geld kostet. Und naja, es ist halt, es gibt schöne Beispiele und es gibt Beispiele, wo wir merken, dass der Beteiligungsprozess eben auch viel, viel Arbeit ist für alle Beteiligten. Ja, der Prozess ist oft sehr lang und auch gerade dann, auch wenn, ich glaube, eine Idee hatte ich mir mal durchgelesen, jetzt aktuell, da geht es um einen Fahrradweg nach Groningen. Wenn ich mir da vorstelle, wie viele, die Idee finde ich super, ja, aber wenn ich mir da vorstelle, wie viele Leute da gefragt werden müssen, auch außerhalb von Oldenburg, die du ja dann nicht, ja, das stelle ich mir ziemlich doll vor. Absolut. Und das ist genau diese Sache mit dem Erwartungsmanagement. Also das, die Idee, die du da ansprichst, ist absolut legitim. Ne? Da guckt man drauf und denkt sich, ja, geile Idee. Lass das doch machen. Warum machen wir das eigentlich noch nicht? Ach, die Tour würde ich sofort fahren. Ja, Dito. Fahrrad, ne? Ja? Ja, weiß ich nicht, ob ich mit dem Fahrrad... Ja, okay. Doch, nee. Ja, du würdest die fahren, okay. Ich würde die fahren. Also die Idee finde ich super. Du, die Absprache mit den ganzen Einzelnen, genau. Die da im Weg da immer ansprechen müsste, finde ich enorm. Absolut. Und gerade wenn es dann darum geht, irgendwie außerhalb des Wirkungsbereiches der Stadt zu arbeiten, ist es halt wichtig, dass wir von Anfang an sagen, was die Erwartung ist. Das ist eigentlich mit allen Beteiligungsprozessen, deswegen kann man das Projekt eigentlich ganz gut für alle Beteiligungsprozesse ja, als Blaupause nehmen, zumindest in dem Punkt, dass wir von Anfang an wissen, was das Ziel des Beteiligungsprozesses ist, weil wir müssen nicht beteiligen, nur weil wir Beteiligen toll finden und das irgendwie mal machen müssen, sondern es muss ein klar definiertes Ziel geben. Und wir müssen eben von Anfang an sagen, okay, was ist denn möglich? Was ist, wenn ich eine Idee einreiche als Bürger, was habe ich davon? Habe ich nur ein, ich kriege was? Habe ich einen Anspruch auf Umsetzung? Spoiler Alert, nein. Oder was passiert mit der Idee? Und das ist zumindest, was wir versuchen, so transparent wie möglich hinzukriegen. Auch da kann ich direkt spoilern. Das ist natürlich nicht einfach und da sind wir doch deutlich nicht dahin, wo ich hin möchte. Nee, aber man muss den die sich beteiligt haben, auch erklären, warum vielleicht einige Sachen nicht umsetzbar sind. Weil nichts ist schlimmer, genau. Leute zu beteiligen mit ihren Ideen und dann nur der Satz, ja, schön, dass ihr euch beteiligt habt. Ja, genau. Und dann kommt nichts mehr. Also von daher muss schon eine Erklärung sein, warum verschiedene Sachen nicht möglich sind. Genau. Aber im Prinzip mit Monatsabschluss wird Kontakt ja schon aufgenommen mit den drei Gewinnerideen. Und ab da sind die dann quasi im Prozess, haben die einen transparenten Blick in den Prozess, oder? Sagen wir mal vorsichtig, das ist das Ziel. Ja, okay. Wir sind da noch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also es ist halt, auch der Ideenwettbewerb ist halt für Oldenburg was völlig Neues. Das haben wir so noch nie gemacht. Und gerade mit diesen 12 Themen und dann immer Ideen. Und kann sich auch vorstellen, da müssen super viele Leute involviert werden. Da müssen Absprachen getroffen werden. Das muss irgendwie gebündelt werden. Dann haben wir noch nicht ganz so viel Erfahrung mit der Plattform. Also es sind viele Sachen, viele Baustellen, die wir haben. Ich glaube, das Projekt hat Potenzial. Und was war die Frage? Nee, ich wollte nur wissen, ob nach Monatsabschluss wird dann direkt Kontakt aufgenommen und ab da sind die Leute im Prozess involviert. Siehst du, direkt wieder in Plattitüden verloren hier. Genau, nee, also ja, das Ziel ist, dass wir quasi relativ direkt innerhalb der ersten 2 Wochen sogar alle anschreiben, die Idee eingereicht haben, weil wir natürlich auch wollen, dass die Leute merken, dass da irgendwie Menschen hinter sitzen und dass das eben nicht nur diese Partizipationsplattformmaschine ist mit ihren generierten E-Mails, sondern dass da eben Leute dahinter sitzen, die sich auch darum kümmern. Und dann ist eben der eine Fokus, dass wir die Ideen in die Verwaltung tragen, die Gewinnerideen in die Verwaltung tragen und versuchen, die umzusetzen. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich aber auch die anderen Ideen nicht einfach unten liegen lassen und sagen, ja, schön, dass ihr dabei gemacht habt, ihr habt einen Stift, haltet mal die Klappe. So, das wollen wir deutlich nicht. Und wir haben halt andere Beteiligungsverfahren. Wir haben ganz, ganz viele Partizipationsverfahren, die jetzt auch in den nächsten Jahren kommen, die einfach auch viel umfangreicher sind als der Ideenwettbewerb. Weil der Ideenwettbewerb ist halt hier, gibt uns eine Idee und wir denken drüber nach. Aber wir haben halt auch Partizipationsprozesse, die zum einen schon seit Jahren laufen und zum nächsten eben auch in die nächsten Jahre und Jahrzehnte hineinwirken. Also wir werden dieses Jahr, wahrscheinlich wenn der Podcast rauskommt irgendwann, anfangen mit einem neuen Projekt, das heißt Unser Oldenburg. Und da geht es im Prinzip darum, in verschiedenen Bereichen Oldenburg für die Zukunft aufzustellen und eben solche Ideen, die jetzt irgendwie gesammelt werden, die dann in dem Prozess auch nochmal gesammelt werden, weiterzuentwickeln. Damit es eben nicht bei der Idee bleibt und bei der Idee, okay, ihr habt jetzt die Idee gegeben, die Verwaltung macht weiter, sondern in einem, zumindest so das Ziel, in einem ko-kreativen Prozess, also mit den Ideengebern zusammen, mit anderen Bürgerinnen aus allen unterschiedlichen Lagen, so inklusiv wie möglich, Ideen weiterzuentwickeln und letztendlich am Ende was Vorzeigbares zu haben und zu sagen, okay, wir wollen zum Beispiel eins der, also in Oldenburg liegt das ja vor Hand, wir wollen irgendwie wieder oder mehr oder sonst irgendwas zur Fahrradstadt werden. Das ist eine schöne Idee, da gehört natürlich ein bisschen was dazu und der Prozess ist recht lang. Insofern ist momentan das Projektziel, diese Ideen zu sammeln, die offensichtlichen und schnell umsetzbaren sofort umzusetzen, die anderen im Hinterkopf zu haben und daran zu arbeiten und Ideen, die es vielleicht nicht geschafft haben, weil das Bewertungssystem natürlich auch oberflächlich ist. Also wir haben noch nicht so viele TeilnehmerInnen, dass es irgendwie aussagekräftig wäre, sondern es ist natürlich eine Like-Maschinerie. Also wenn ich ein Bürgerverein bin, der irgendwie ein paar Leute hinter mir hat, dann kriege ich da relativ schnell den, die Stimmen. So. Und wir wollen aber, dass die anderen Ideen eben auch weitergeleitet werden und dass es eben dieses Netzwerk gibt, in dem wir momentan der Knotenpunkt sind, aber langfristig irgendwie eher eine der Spinnen im Netz und die dann sagen, hey, das ist eine gute Idee, unterhalte dich doch mal mit dem. Vielleicht musst du dich gar nicht mit der Verwaltung auseinandersetzen. Vielleicht ist der richtige Ansprechpartner. Und das ist halt das Ziel. Also, dass wir in Oldenburg gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Und deshalb auch der Titel. Aber ich finde es ja wunderbar, dass ihr echt schon eine Idee umsetzen konntet. Und das ist ja letztendlich nicht nur ein schönes Feedback für den Ideengeber oder die Ideengeberin, sondern letztendlich auch für die Plattform. So, ne? Also das ist ja auf jeden Fall etwas Vorzeigbares. Ja, und wir sind jetzt gerade, ich hoffe, wenn der Podcast raus wird, habe ich das endlich geschafft, auch dabei, das irgendwie transparent den Prozess des, was ist denn mit der Idee passiert, irgendwie darzustellen. Das ist eben auch eins der Ziele, dass wir eben nicht nur sagen, okay, wir greifen das ab und dann verschwindet es in der Verwaltung, sondern es bleibt irgendwie auf der Partizipationsplattform. Aber wie gesagt, das ist halt Work in Progress, da müssen wir noch viel arbeiten für. Also wir haben uns ja mit unseren Besucher und Besucherinnen ja auch über das Thema unterhalten, über gemeinsam Oldenburg, über die Plattform und das würde ich jetzt gerne mal abspielen wollen und da kannst du mal reinhören. Gerne. Da haben wir mal zwei Aussagen rausgesucht und die spielen wir mal ab. Okay. Hallo, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Okay. Die erste Frage ist, hast du schon einmal von Gemeinsam Oldenburg gehört? Habe ich bis vorgestern tatsächlich noch gar nicht. Ja. Ich habe nur die Instagram-Seite zugeschickt bekommen und da habe ich mir schon mal einen Eindruck geholt. So, aber davor habe ich noch nie was davon gehört. Okay, gut. Dann die zweite Frage. Was müsste man denn tun, damit du Lust hast, dich bei aktuellen Themen zu beteiligen? Ja, also ich finde das schon ganz gut mit der Instagram-Seite so, dass man auf Social Media schon ein bisschen aktiv ist. Aber vielleicht irgendwie noch über Flyer oder sowas auf sich aufmerksam machen. Also da, ich hätte auf jeden Fall dann Interesse. Da siehst du auf jeden Fall noch mehr Potenzial. Okay, dann sind wir schon bei Frage 3. Zu welchen aktuellen Themen kannst du besonders viel sagen? Ja, also ich bin ja Ufner Dieker und was mich natürlich da ganz besonders reizt, ist das Thema Bahnschranken. Die haben zwar jetzt einen neuen Bahnübergang da gebaut, aber es ist halt tatsächlich immer noch so, dass man, wenn man zum Beispiel morgens zur Arbeit fährt, schon manchmal 15 Minuten davor steht. Musst du 15 Minuten mehr einplanen. Ja. Das ist auch schon so drin, wenn man losfährt, irgendwie Termine hat, immer nochmal früher losfahren, weil man nie weiß, wie lange die Schranken denn unten sind. Ja. Also ich muss sagen, es hat sich schon gebessert mit dem neuen Bahnübergang, aber man steht ja immer noch sehr lange vor. Okay. Jetzt ist die vierte Frage. Du darfst eine Sache in unserer Stadt verändern. Was änderst du? Ich kann es mir schon denken. Ja, also zur momentanen Lage würde ich auf jeden Fall mir wünschen, dass mal wieder Fußball gespielt werden darf, beziehungsweise auch vor Zuschauern. Ja. Natürlich mit den ganzen Hygieneregeln und so, aber dass man zumindest mal wieder zum Fußball gehen darf, vielleicht auch mal ein Bier dabei trinken kann. Ja. Und dass die Bahnsituation in Ufner Dieker verbessert wird. Genau, das wäre natürlich auch noch ganz gut. Alles klar, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, gerne. So, das war der erste Streich. Soll ich direkt den zweiten hinterher? Mach hinterher, klar. Okay, und los geht's. Vor mir sitzt Laura, 18 Jahre alt. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Na klar. Okay, die erste Frage wäre, Hast du schon einmal von Gemeinsam Oldenburg gehört? Ja, ich habe schon mal vom Gemeinsam Oldenburg gehört. Ich habe mich aber noch nicht weiter darüber informiert. Okay, die zweite Frage wäre dann, was müsste man tun, damit du Lust hast, dich bei aktuellen Themen zu beteiligen? Man sollte vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen und ein bisschen präsenter in der Umgebung sein. Ja, okay. Und dann zur dritten Frage, die wäre, zu welchen aktuellen Themen kannst du besonders viel sagen? Besonders viel kann ich zurzeit zu den Lagen in den Oldenburger Krankenhäusern sagen, da ich in einem von denen meine Ausbildung mache. Okay, und die letzte Frage wäre, du darfst eine Sache in unserer Stadt verändern. Was änderst du? Ich würde mich sehr über überdachte Treffplätze freuen für Jugendliche und junge Erwachsene. Okay, möchtest du noch was hinzufügen? Nee, das war's, danke. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Tschüss. Tschüss. Schöne Auswahl. Ja, gute Fragen. Ja, gute Antworten. Ja, ich musste, das war ja auch, selbst bei den Jugendlichen ist das Thema Bahn und Bahnschranken voll durchgeschlagen. Also wir sind ja, witzig, so in der Peak, das ist voll das Thema, selbst bei unseren BesucherInnen ein großes Thema. Ja, das ist richtig gut. Ist auch schön zu hören, dass man irgendwie Erwartungen hat, was so die Themen sind und dann sind es Bahnschranken. Ja. Willkommen in Ofener Diek. Ja, ja, nein, aber so das ist das Megathema im Stadtteil, ja, halt. Ne? Und das klar schlägt das durch auch bis zu den Jugendlichen. Aber umso besser. Ich hatte tatsächlich mit größeren Themen gerechnet. Also das ist ein Riesenthema, ich verstehe das, aber ich meine, ich hatte erwartet, dass es eher so ein, also Themen sind, die man so gar nicht, die man vielleicht gar nicht in der Stadt greifen kann, aber das sind ja tatsächlich greifbare Themen. Natürlich, Bahnübergang ist natürlich auch wieder so ein Bahnthema, ne? Ist die Verwaltung wieder nur so halb zuständig, aber ne? Interessant auf jeden Fall. Ja, weitere Vorschläge waren noch zur Winterzeit eine Schlittschuhbahn. Ja, genau. Und allgemein Freizeitaktivitäten verstärkt anbieten. Unter anderem war auch die Frage nach einer BMX-Bahn outdoor im Wald mit, ja, Rampen und solchen, ja, Hindernissen. Ansonsten war natürlich viel Thema Corona, was die natürlich mega bewegt und ja, sind alle auch dann ziemlich überfordert, auch mit Situation Schule und das macht die natürlich, das ist das Hauptthema. Ja, natürlich. Ich hatte jetzt gerade mal, ja, also es gibt in jedem Fall, das kann ich ja schon mal sagen, es gibt irgendwann, ich habe es leider nicht im Kopf, in den nächsten Monaten nochmal das Thema, unter anderem Freizeit. Also da würde ich mal die Zuhörerschaft bitten, wenn ihr solche Ideen habt, haut das da rein. Also gemeinsam.olmo.de, OL2112. Ich weiß jetzt nicht, wir können das vielleicht über Insta und so nachreichen, welche Themen das sind. Das ist sowieso eine gute Idee. Also wenn das schon eure Leute über Instagram gehört haben, das ist ja unter anderem unsere Idee, dass wir es ein bisschen besser kommunizieren vielleicht als in der Vergangenheit. Also folgt uns auf Insta, da könnt ihr auf jeden Fall am Ball bleiben. Also das war auch die Rückmeldung. Die wollten auch gerne ihre Ideen dann loswerden. Also da wird in dem Bereich auf jeden Fall Ideen eingetragen werden. Sehr, sehr gut. Da freuen wir uns drauf. Ja, ich hätte sonst noch eine Idee für die 15 Minuten Wartezeit. Gemeinsam.olmo.de. Ja, also man kann jetzt auch am Bahnübergang sich beteiligen. Dann stehst du da. Ja. Das vielleicht nicht. Aber ihr könnt im Zweifel auf die Seite gehen und quasi Beteiligungsverfahren am Bahnübergang machen. Ja, also. Vielleicht da mal eine Insta-Story zu. Okay. ja, du hast uns, glaube ich, was mitgebracht. Markus will sich selbst beschenken. Ja, nein, Gastgeschenk gehört? Gastgeschenk habe ich gehört und jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt aus deiner Tasche holst. Ja, was ich aus meiner Tasche hole und was seit einer halben Stunde hier schon liegt. Genau. Ja, ich habe euch mitgebracht, unter anderem die Gewinne für die GewinnerInnen des Wettbewerbs, aber auch das, was wir uns nämlich auch gedacht haben, weil wir natürlich, der Punkt wurde ja auch aufgegriffen, ein bisschen präsenter sein wollen. Das ist natürlich mit Corona erstmal ein bisschen schwierig und wir haben auch erst im September so richtig mit der Seite angefangen und so. Also das Ziel ist, präsenter zu werden. Der Instagram-Account, der entwickelt sich ganz gut und auch die Seite wird, es gibt immer mehr registrierte NutzerInnen. Da wollen wir auf jeden Fall mehr machen und auch das mit den Plakaten, absolut legitimer Punkt, den ich definitiv mit aufnehme. Auf jeden Fall haben wir aber auch Merch ein bisschen, also so ein paar Sachen, die wir mal als kleine Giveaways vergeben wollen. Und der Gedanke dahinter ist immer, wir wollen, auch das vielleicht nochmal, Bogensprung, mein Satz wird lang, aber ist egal. Oldenburg arbeitet nämlich auch an einem Nachhaltigkeitskonzept. Wir machen nämlich doch relativ viel, auch Richtung Umweltschutz und so. Und eines der Sachen ist, dass die Verwaltung eben auch nachhaltig einkauft. Unter anderem eben auch Werbemittel. So. Deswegen haben wir hier wunderschön und nachhaltig, die Zuhörer können es nicht so richtig sehen, eine Glasflasche im gemeinsamen Oldenburg-Design. Ein Bild können wir noch nachreichen. Genau, das Bild habt ihr auf, kriegt ihr auf Instagram und wir können gleich nochmal schnacken, vielleicht machen wir auch noch ein kleines Gewinnspiel. Das kriegen wir bestimmt auch hin, dass vielleicht einer der ZuhörerInnen auch so eine Glasflasche bekommt als Gewinnspiel. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, oder? Danke. So. Aber ihr habt jetzt, ihr kriegt schon mal eine. Eine gute Idee, gefällt mir. Ihr kriegt schon mal eine. Dann kann ich auch glatt mal meine Töne hier loswerden. Wow. Also ein kleines cool. Stadion, kleines Stadiongefühl. Genau, also eine gemeinsame Oldenburg-Flasche für euch. Und dann habe ich, weil ich nur eine für euch mit habe, ja, auch witzige Geschichte, ich wollte noch eine zweite machen, aber der Bundespräsident ist in meinem Büro. Was? Ja, der Bundespräsident ist halt aus irgendwelchen Gründen im Rathaus. Ja. Und ich komme nicht in mein Büro. Deswegen nur eine Glasflasche. Aber immerhin. Warum wussten wir das nicht? Ja, ich wusste. Ja, hätten wir sonst da aufnehmen können, hätte auch mal reinschneiden können. Ja, aber hallo. So. Und dann habe ich noch zwei Bleistifte, weil Kulis sind so 2010. Deswegen Bleistifte. Sehr gut. Auch nachhaltig und schön hoffentlich. Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Ich habe mir den gemeinsamen Oldenburg, das muss ich ja nochmal sagen, ich habe mich ja ein bisschen geärgert. Weil eigentlich sind wir so ein kreativer Haufen hier. Ja. Und dass ich nicht darauf gekommen bin, also ja, die Leute können das ja nicht sehen. Gemeinsam Oldenburg. Und daraus ist ja nochmal in dick mein Oldenburg. Genau, das Mein von gemeinsam. Das ist ja der Hammer. Das ist Wahnsinn, ja, ne? Und ich habe mich so geärgert, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ja, ich könnte jetzt behaupten, ich wäre darauf gekommen. Aber auch das stimmt nicht. Ich habe es nur genutzt. Nein, wir haben tatsächlich eine Oldenburger Werbeagentur beauftragt, sowohl das Logo als auch den Slogan zu machen. Und ja, es entwickelt sich sehr viel aus dem gemeinsam. Das ist tatsächlich relativ schön, weil es im Prinzip genau unsere Vision von dem, was wir da machen, in einem Wort zusammenfasst. Wir wollen das halt gemeinsam machen und es bringt nichts, wenn es nur die Verwaltung macht, es bringt nichts, wenn es nur die Bürgerinnen machen, sondern wir müssen das schon alle irgendwie machen. Deswegen ist das mit dem gemeinsam echt schön. Markus, wenn du jetzt eine gute Idee hast, schreibst du das einfach direkt mit deinem Bleistift auf. So. Ja, muss ich auch. So, dann werden die Idee noch direkt besser. Ja, genau. Das klingt ja schon fast nach einem Schlusssatz von dir. Aber eins habe ich noch. Du kannst noch was loswerden. Und zwar ist es ja oft so, da hat man eine gute Antwort, aber die Frage wird einem nicht gestellt. Ja. Hast du da noch was? Also eine gute Antwort auf eine Frage, die dir nie gestellt absolut worden ist bisher? Absolut. Und die Antwort ist ja. Und zwar auf die Frage, ob dir dein Job Spaß macht. Ja, also ich bin in der glücklichen Position, innerhalb der Stadt Oldenburg einen Job zu machen, wo es echt, echt Spaß macht, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, die alle super motiviert sind. Und ich meine, ich darf einen Podcast aufnehmen in meiner Arbeitszeit, das dürfen wir auch nicht viel, ihr, na gut. Aber wir gemeinsam. Wir dürfen das gemeinsam machen, ganz genau. Nein, aber ich habe einfach einen ganz, ganz tollen Job und deswegen, die Frage ist, hast du Spaß an deinem Job? Die Antwort ist, oh ja. Ja, also wenn das kein Schlusssatz ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe nichts mehr. Ich guck mal zu Christoph. Nee, ich auch nicht. Ich bedanke mich schon mal. So, Peter hat auch schon alles gesagt. Ich habe auch keine Fragen mehr. Also dann sage ich mal zu den Zuhörern, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Peter, schön, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Folgt uns auf Instagram bitte. Ja, und uns auch, wenn ihr nicht schon uns folgt, ja? Christoph, auch nochmal tschüss. Tschüss. Okay, tschüss.